Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Wutkin, das ist das gemeinsame Projekt von Molono Bass und DJ Mazen, gibt's in der zweiten Stunde für euch an den Plattentellern. Und wir starten rein mit DJ Kid, Let Yourself Go. So ein schöner Signature-Style, Mischung aus melodischem Tech-House und Whispered Vocals, die laden zum Tanzen ein. Außerdem gibt's Butchy für euch mit Déjà-vu. Das liebe ich. Absoluter Ohrwurm. Erinnert so ein bisschen vom drückenden Ton, der da so drunter liegt, an Crystal mit The Days. Gibt's gleich für euch im Club-Ding. unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Sound von Giuseppe Ottaviani und Becca Kruger mit Lost in You. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch jeden Sonntagabend. Jetzt mit Opacha und Don't Stop. Ja, das ist so ein bisschen den Ton setzen für eine lange Partynacht. Die werden ja jetzt bald wieder auch ein bisschen länger. Das treibt uns in die Clubs der Republik. Direkt danach gibt es für euch Soleco und Sol Novaro mit Keep on Dancing im Extended Mix. Passt auch dazu. Das Clubding für euch. Und Needed You. Bisschen Diskothek. Ja, ne? Songs of Sea gibt's jetzt für euch im Clubding. Die Sounds of the Underground in the Mix mit The Sound Goes Down. Und direkt danach Greta Lefska mit Italien. Kann ich oft genug sagen, wie gut wir Greta finden und so ihren Break. Lebt halt auch irgendwie so ein bisschen ihr bestes Leben. Das hört man im Sound. Zwischen Ibiza und UK, da kommt ihr Freund her, ebenfalls einem DJ-Duo Trutopia. Direkt danach gibt's für euch Too Loud und Essay mit Falling on My Knees. Extended Mix. Das ist eine gute Kombination. Bass ballert, ne? In die neue Woche rein. Für euch gleich im Clubding. unser Ding. Club-Ding. Live-Mix. Live-Mix. I wanna do it, time, time, time, time, time. Ding. Unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Sounds of the Underground, jeden Sonntagabend in the Mix für euch mit Too Loud und AC mit Falling on My Knees. Schöne Kombination. Und jetzt für euch Kissen mit Sam Feld und Pretender Extended Mix. Die beiden, die haben sich für Pretender zusammengetan, so ein frischer Track mit starken Vocals, schönen eingängigen Melodien und modernen Tech-House-Elementen. Die Drops, die geben gut Energie und haben so diesen Sound mit ein bisschen Club-Vibe vergeben. Direkt danach gibt es übrigens passend dazu Claptone und Raffaella und Fantasy. Dieses Turn Up the Love war ja richtig gut mit Crystal Fighters. Jetzt kommt Claptone mit Fantasy. Das ist so eine Klangreise in die Fantasie, wie der Name schon sagt. Der Track verbindet so ein bisschen tiefe Grooves mit Claptones typischem Stil. Und ja, wie der Name schon sagt, man taucht so in eine Traumwelt ein oder soll da eintauchen. Schön emotional, Fantasy. Im Clubding gleich für euch.

Clubding. Let's get hypnotized. Sons of the Underground in the Mix mit Neptunica für euch. Heute haben wir Woodkin eine Stunde lang an den Plattentellern, gemeinsam mit Projekt von Molono Bass und DJ Mazen. Zwei Künstler, die für organischen, melodischen und treibenden Sound stehen, so ihr Live-Set von der Fusion. Das bringt natürlich nochmal die besondere Festival-Energie direkt bei uns ins Clubding. Das ist deep, das ist hypnotisch, das ist voller Groove. Und ja, wir können uns gut vorstellen, wie wir gerade jetzt auf die Fusion abtauchen und zu diesem Set dancen. Unser Ding. Clubding. DJ Mix. We'll be right back. too late.